Es war in einer Regennacht, windig durch die Prärie. Cowboys saßen dicht gedrängt, nur Whisky wärmte sie. Ja, Kerle sind es hart und zäh, für sie geht kalt und faust. Und Sturm und Wind und Wolkenbruch sind über sie gebraust. Yippie-i-i, yippie-i-i, yippie-i-o, die Nacht geistert schien vorbei. Da tritt der Teufel in den Kreis und winkt dem einen zu. Der wendet sich verzweifelt um und sucht beim Himmel Ruh. Zu den Sternen will er flüchten, zur Sonne will er fliehen, doch alle Sterne werden gleich, die Sonne wird verglühen. Yippie-i-i, yippie-i-i, yippie-i-o, die Nacht geistert ziehen vorbei. Es öffnen sich die Himmel weit und Reiter kommen aus Höhen. Und Feuer bricht aus Bärenüstern, rauwende Wehen. Der tote Cowboy wird genommen, keiner hat gefragt. Und donnern geht es aufwärts in wilder, toller Jagd. Yippie-i-i, yippie-i-i, yippie-i-o. Nachtgeister ziehen vorbei.